Sowieso Wochenende, aber heute ganz krasser Tag. Wir haben eine Woche lang mit euch gefeiert. Heute große, große Abschiedssause hier in der Columbia-Halle zu Berlin. Wir haben jetzt schon Milliarden Backstage getroffen, Suki Backstage getroffen, gerade die Leoniden. Das heißt, wir können bestätigen, dass diese drei da sind. Sido haben wir heute schon hier über den Hof düsen sehen mit einem ganz krassen Sportwagen. Und Mavi Phoenix, die tritt als Erste heute auf. 18:30 werden wir auch alles live übertragen. Die hat noch keiner gesehen. Anita Schröder ist die Chefbookere. Hast du die schon gesehen, die Mavi Phoenix irgendwo? Ich weiß, dass sie schon da ist. Die hat gerade Soundcheck, Chris. Deswegen hast du die noch nicht gesehen, aber die kommt gleich zum Interview auch. Ach so, die ist in der Halle. Wir sind ja vor der Halle. Genau. Ja, das heißt also, Mavi Phoenix werden wir gleich auch noch zum Interview treffen. Verrückt. Und was wir gleich mal machen, gestern haben wir groß mit euch gefeiert im Waschhaus in Potsdam, haben Casper gesehen. Hören wir gleich nochmal, wie das eigentlich alles so schönes war. Mr. Mike Magoo.